Folge 17 von 24. Es gibt Reisen nach Griechenland, da lernt man die ganze Welt kennen. Kairo, Istanbul und manchmal sogar Griechenland. Und es gibt Reisen nach Griechenland, da gibt es Griechenland und nichts als Griechenland. Sie haben es sich verdient. Willkommen zurück nach unserer kleinen Werbepause. Wo waren wir? Ach ja, unsere drei tapferen Recken inmitten mythischer Urgewalten im Odeon des Herodes Atticus. Hinter ihnen fauchte die Hydra, das neunköpfige Seeungeheuer. Der nemäische Löwe mit seinem undurchdringlichen Fell fletschte direkt vor Friedrichsberg seine unfassbar großen Zähne. Und als Friedrichsberg sich gerade schon auf ihn stürzen wollte, um ihn ganz getreu der Sage mit seinen bloßen Händen zu erwürgen, trabten über die Sitztribünen die Rosse des Diomedes heran. Dazu menschenfressende Hunde, gefolgt vom teumessischen Fuchs. Und das alles bei meiner Tierhaarallergie. All diese wütenden Wesen ebenfalls menschenfressend. Eine schöne Tradition. Also wir sind das deutlich zu viele Gäste hier, bei denen wir ganz oben auf der Speisekarte stehen. Sind das da Zentauren? Ja, jetzt trabten die Zentauren halb Mensch, halb Pferd ins Theater. Achtung, lasst euch nicht totrampeln. Oh, erst zum Muss zermanscht und dann von Ross und Fuchs verspeist. Schöne Aussicht. Das nenne ich mal einen umgekehrten Mad-Eagle. Mit einem Mal hoben in der nächtlichen Stille schrille Gesänge an. Das klingt ja wie eine kaputte Sirene. Sirenen, die können mit ihrem Gesang töten. Reißt euch eure Hemden kaputt und stopft sie euch in die Ohren. Wieso denn? Ich finde die Klinge besser als die Amigos und die Flippers zusammen. Mach es, wenn du nicht sterben willst. Das ist meine Mutter. Du hast gar keine Mutter mehr. Ja, aber wenn sie es sehen könnte. Mach jetzt! Schon gut. Oh, was kommt denn da angeflogen? Das muss bei all der Mythologie Python sein. Nie gehört. Wer ist das? Ein Adler, der einen mit seinem großen Schnabel aufpickt. Müsst ihr aufpassen. Der Junge steht auf ihn herein, aber... Was kommt da? Oh mein Gott! Ein Gott war es nicht. Stattdessen Argos, ein Ungeheuer mit hunderten Augen am ganzen Körper. Dazu gesellte sich Chimera, ein feuerspeiendes Mischwesen mit drei Köpfen, Löwe, Ziege und Schlange. Eigentlich eher ein Drache, denn die Feuerstöße aus ihren Mäulern heizten unseren Freunden jetzt ordentlich ein. Als nächstes umzingelten sie zahlreiche Gorgonen, Schreckgestalten mit Schlangenhaaren, die jeden, der sie anblickt, zu Stein erstarren lassen. Auf keinen Fall hinschauen! Was machen wir denn jetzt nur? Die wollen uns alles töten! Aber bis jetzt haben sie uns noch nicht mal angegriffen. Na ja, die Feuerstöße gerade haben mir schon ein bisschen die Augenbrauen versenkt. Ach, hier oben. Deshalb sind sie doch gegrillte Männchen. Da standen die drei also, inmitten eines tödlichen Strudels mordshungriger griechischer Sagengestalten. Sollte das ihr Ende sein? Ja, aber wie sollen wir denn dieser Übermacht noch lebendig entkommen? Willi Dahl hat recht. Also auch um Sie, liebe ZuhörerInnen, nicht weiter zu quälen, das war's. Meine Damen und Herren, Sie hörten die allerletzte Folge von Tod unter Gurken, Mord im... Moment. Was? Ich habe eine Idee. Einfach ab durch die Mitte. Einfach ab... Welche Mitte denn? Geradeaus, alle zusammen. Ja, aber das sind doch überall Auf drei. Wie, auf drei? Auf drei oder nach drei? Nach drei. Was, schon so spät? Augen zu und durch. Ja, aber wie denn auf drei? Eins, zwei und dann bei drei los? Oder eins, zwei, drei und dann mein los? Mein Gott, ihr macht mich wahnsinnig. Jetzt! Wenn es unbedingt sein muss, geht das hier eben weiter. Also, sie hielten sich die Arme vors Gesicht verschränkt, rannten los und brachen durch die tödliche Mauer aus Schlangen, Halbwesen, Füchsen, Rössern und was auch immer. Was wie Kölner Karneval. Mein Fall wäre es nicht. Ich krieg ja schon Panik, wenn ich Spinnen sehe. Aber unsere unerschrockenen Helden gaben tüchtig Fersengeld und brachen durch diesen tosenden Ring. Über diese Stufe reden! Was soll man denn deiner Meinung nach sonst machen? Wenn ich die Wahl habe, dann würde ich gerne nochmal auf die Textaufgabe zurückkommen. Auf jetzt! Ja! So rannten sie die Stufen des Odeons zu, Heiligtum des Pantheon vorbei, ließen den Parthenon links liegen, ebenso die Chalkotheke, rüber zum Heiligtum der Artemis-Frau Honia, Eleusinion, immer dicht verfolgt von der versammelten griechischen Mythologie bis hin zum Propyläen, wo sie in einer Art dunkler Sackgasse landeten. Hier kommen wir nicht weiter! Wie? Ich kann eh nicht mehr. Rechts und links war der Weg von einer Mauer eingefasst und am Ende des Weges noch eine Mauer. Sie saßen in der Falle. Es endet sowieso alles mit dem Tod. Warum also nicht heute hier in Griechenland? Könnte doch in einer schlimmeren Kulisse geschehen. Na wo denn? In einer Pension Garni im Harz? Nein, nein, nein, nein. Wir haben eine Familiengruft zu Hause. Die ist für 25 Jahre gebucht. Ich habe das letztens erst verlängert und bezahlt. Das würde ich jetzt schon gerne wahrnehmen. Ah, das ist mal wieder so typisch deutsch. Wenn du erst mal final liegst, dann kann es dir doch egal sein, wo. Dann magst du doch sowieso nicht mehr. Weiß man's? Nee. Hier ist nicht ein tiefes Loch am Boden. Oh. Ich hab dich beinahe nicht gesehen, so dunkel wie es hier ist. Was denn? Da kommt mir eine Idee. Los, hoch auf die Mauer! Ja, wie sollen wir denn da raufkommen? Starten, mach Räuberleiter. Ja, und dann? Kletter ich rauf. Das kannst du nicht. Klar kann ich. Das darfst du aber nicht. Da ist ein Schild dran. Das ist ein Tee. Wollt ihr zerfleischt, gefressen, zersungen und was weiß ich nicht alles werden? Nein. Ja, aber Knöllchen wollen wir aber auch nicht. Dann macht schon! Oh mein Gott, Friedrichsberg, du bist schwerer, als ich dachte. Ich mach mich so leicht, wie es geht. Aber ja, so geht's, so geht's. Warte, jetzt muss ich auf deine... Schnell, schnell, schnell. Jetzt muss ich auf deine Schultern, auf deine Schultern. Ja, ja, so, so, so. Warte, warte, ich bin oben. Augenblick. Was machst du denn da, Friedrichsberg? Ich zieh mich an dieser Säule hoch und dann hole ich euch hier rauf. Und wenn dabei was kaputt geht? Ja und? Das ist eine Ruine. Da fällt eine kaputte Säule mehr oder weniger da gar nicht auf. Das ist Vandalismus. Nein, das ist eine lebenserhaltende Maßnahme an antiken Gesteinen. Jetzt kommt! Ich kann das nicht. Das ist so anstrengend. Ich will jetzt wirklich diese Textaufgabe. Ich bin ja schon oben. Vorsicht, da nicht an die Säule lehnen! Oh gut, jetzt wäre ich ja beinahe mit ihr runtergestürzt. Puh, das Loch hier auf der Straße scheint ziemlich tief zu sein. Gut, dass du das noch bemerkt hast. Wenn wir da reingefallen wären, wären die Monster noch das geringste Übel gewesen. Das ist unsere Chance. Du redest wie immer in Rätseln. Ob wir ihnen anbieten sollten, dass wir doch die Textaufgabe... Steh ich jetzt! Ja, hilf mir, Straten hier raufzuziehen. Zu! Reich! Zu! Reich! Zu! Ja, ja. Geschafft. Ach, und die Beute? Da. Hm? Da. Da kommt sie schon herangetrabt. Oh Gott. Kommt weiter. Los. Wenn Sie uns hinten am Ende an der Mauer sehen, dann traben Sie doch da vorne gleich in das Loch hinein. Ich bin nicht schwindelfrei. Du siehst doch eh nichts hier in der Dunkelheit. Das stell dir einfach vor, du gehst auf der Mittellinie einer Straße entlang. Super Idee. Meinst du, ich will mich überfahren lassen? Meine Güte, seid ihr anstrengend. Jetzt kommt endlich! Ja! Es hat geklappt. Die Falle hat zugeschnappt. Sie sind alle hineingefallen. Ja. Jetzt schauen sie doof aus der Sagenunterwäsche. Sehr gut. Man könnte auch sagen, Mythologie-Schlüpfer. Ja. Wir haben sie erledigt. Ja, das haben wir gut gemacht. Na. Jetzt sind wir mal ehrlich. Hm? Ich habe sie erledigt. Verdammt nochmal, habe ich das gut gemacht. Na, dann bin ich beruhigt. Sollten wir den Zorn der Götter auf uns ziehen, dann kriegst du es auch in der Hauptsache ab. Ja, wer glaubt denn noch an so einen Spuk? Och, also, auch wenn ich nicht an sie glaube, so möchte ich mich doch nicht mit ihnen anlegen. Man weiß ja nie. Wie dem auch sei, jedenfalls sollten wir mal zusehen, hier schleunigst wegzukommen. Warum? Fürchtest du schon die Rache der Götter? Das nicht, aber hier sind überall Überwachungskameras. Wo? Hier, die haben uns gerade erfasst. Und gleich kommt bestimmt ganz viel Security. Ja, die können sich ja um die Schlangenkreaturen und Augenmenschen und so weiter kümmern. Ja, aber dann haben wir viel zu erklären. Die verstehen sich ja keinen Spaß und bestimmt nicht, dass wir deren ganzes Sagenvolk in den Orkus gestürzt haben. Naja, du hast natürlich recht. Nicht direkt von hier! Ich muss es kurz vorwegnehmen, besser einschieben, aber später kommen wir nicht mehr dazu. Auf den Videos der Überwachungskameras war am nächsten Tag überraschenderweise nichts mehr zu sehen. Die Security kam und half den Mythenwesen mit handelsüblichen Haushaltsleitern aus dem Loch. Alle schienen sich irgendwie zu kennen, befreundet oder verschwägert oder beides zu sein. Frei nach dem Motto, man kennt sich, man hilft sich. Solange man zur Familie gehört. Sag mal, hattet ihr auch als Nachtisch diesen griechischen Joghurt mit Honig und Nüssen? Nein, ich hatte das Mousse au Chocolat. Ach. Ich wusste gar nicht, dass es auch griechisch ist. Merk dir mal eins, der Grieche hat alles erfunden. Ja, phänomenal. Wieso fragst du nach unserem Nachtisch? Eben, das, was wir hier gerade erlebt haben, das war doch nicht real. Da hat uns doch jemand was unter den Nachtisch gehoben. Ja, bin mir da auch nicht ganz sicher. Also, von einigen dieser Monster ging so ein ziemlicher Uso-Grill- und Tzatziki-Geruch aus. Würde mich nicht wundern, wenn die ganze Bagage in dem Loch tagsüber in den umliegenden Restaurants arbeitet. Echt jetzt? Ja, wenn ihr mich fragt, war das eine recht mittelprächtige griechische Laienspielschar, die uns in Schrecken einjagen wollte. Das ist ihr aber auch gelungen. Ja, bei mir hat es nicht funktioniert. Ach, auf einmal. Nee, schon die ganze Zeit nicht. Also, ich glaub ja an so einen Spuk nicht. Oh, also, Mich hat's erwischt. Das war Zeus, der Gott des Donners. Ja, also wirklich. Also ich glaube, mich hat's tatsächlich erwischt. Jedenfalls hast du jetzt eine lustige Frisur. Wie bitte? Ja, du hast Locken wie so ein Engelchen. Ja, ich bin so der Daumelt. Wie ich ja schon vor einer Weile berichtete, einer von den dreien hätte es beinahe nicht überlebt. Aber außer seinem lustigen Kopfputz sollte Willi Dahl keine größeren Blessuren zurückbehalten. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in die Haie. Ja, nach dem Ausflug werde ich sicher Albträume haben. Ja, kannst ja mit Straten Löffelchen liegen. Ach, von mir aus gern. Da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Du musst nur aufpassen, dass du dir beim Schlafen deine hübsche neue Frisur nicht gleich wieder ruinierst. Haha, seid froh, dass ihr nicht vom Blitz getroffen wurdet. Dafür haben wir dich doch immer dabei. Als Blitzableiter. So, jetzt aber ab ins Hotel, Freunde, sonst fällt uns hier noch der Himmel auf den Kopf. Ja, das kann sein. Eine halbe Stunde später kamen sie im Hotel an, nass bis auf die Knochen. Sie sahen eilig zu, dass sie aus ihren triefenden Klamotten kamen und wollten jetzt jeder nur noch einen dreifachen Whisky trinken, woraus leider nur ein vierfacher Uso wurde. Aber der ging immerhin aufs Haus. Dann huschten alle drei zum Aufwärmen in die Sauna. Der Donnergott hatte erbarmungslos zugeschlagen, aber zum Glück waren sie alle noch mal mit einem blauen Auge und einer Kessenfrisur davongekommen. Weiter geht's mit Folge 18.